Das Buch verschlingt mich. Verfressene Piranha-Wörter. Ein Teich. Ein dickes, fettes Grün im Angebot. Sowas. Alles künstlich natürlich. Ich sehe mich um. Das gibt es nicht. Keine verlogene Schuhe, das Ganze, sondern sehr weich und gewaschen und sauber und voller politischer Anspielungen. Ich tue so, als verstünde ich jeden kleinsten Hinweis. Völlige Schinderei das. Die Welt ist weiß. Ich sehe alte Science-Fiction-Filme. Die altmodische Welten vor langer Zeit für die Zukunft verkauften. Ich verstehe die politischen Anspielungen nicht. Das ist beunruhigend. Ich habe ständig das Gefühl, Fehler zu machen. Ich darf nichts übersehen. Diese Welt ist weiß und voller Licht. Da kann ich keine Fehler vertuschen. Ein dummer Junge. Ich flirte mit der Frau am Popcornstand. Sie ist älter als ich. Sie trägt altmodische Locken. Sie sieht mager aus und geschminkt. Sie hat Angst, obwohl sie auf einem sicheren Posten sitzt. Ich frage mich, ob sie die politischen Botschaften versteht. Durch den Glastresen hindurch sind ihre Beine zu sehen. Ihre Strumpfhosen spiegeln eine gesunde Hautfarbe vor. Sie ist verlegen. Das nimmt mich für sie ein. Ich möchte bei ihr unterkriechen. Nach Dienstschluss gehen wir zusammen einkaufen. Ich schenke ihr einen Wachsapfel. Das amüsiert sie. Wir gehen zu ihr, denn sie hat Jalousien. In dem Buch ein paar Seiten zurück. Das fette Grün weicht einem samtigen Violett, einem simulierten Sonnenuntergang. Popcorn hat nichts zu essen zu Hause. Ihr Make-up ist keines. Ihre Lippen sind rot vom Lippenbeißen und ihr Lidschatten eine Folge des häufigen Erbrechens. Mir wird die Deplatziertheit meines Wachsapfelgeschenkes klar. Sie zieht sich aus. Warum bin ich fasziniert? Eine Stunde später gehen wir in die Phase Rot. Der Sonnenuntergang ist vorbei und das rote Licht soll die Menschen beischläfrig machen. Die Population sinkt seit Jahren. In dem Buch ein paar Seiten zurück. Ich lese ihr eine Seite vor. Wir reden kurz über die Künstlichkeit. Ich sehe ihr beim Sprechen auf die Lippen. Jeder Kuss muss für sie eine Qual bedeuten. Ich gehe etwas zu essen holen. Als ich wiederkomme, hat sie in dem Buch weitergelesen. Ihre Augen sind verheult. Ich mache eine milde, fast geschmacksfreie Suppe. Die kann sie essen. Draußen fährt ein Propagandawagen vorbei. Er fordert uns auf, Volk zu machen. Sie erzählt mir von ihrer Unfruchtbarkeit. Darum ist sie allein. Keiner will etwas mit den Unfruchtbaren zu tun haben. Ein paar Wörter fallen aus dem Buch. Wir tanzen. Wir achten die Gesetze. Das Buch ist zugeschlagen. Wir lassen uns Zeit, ehe wir widersprechen. Dazwischen haben die Sinne das Wort. Lausch mir, sage ich. Ich höre. gehöre deine Vergangenheit, sagt sie. Dienstschluss. Unbeobachtet sein. Die Nacht ist bläulich. Niemals richtig dunkel. Dafür ungefährlich. Wir sind zusammen. Das ist nicht ungefährlich. Wir kommen uns zu nahe. Das genießen wir. Unter der Kuppel der weißen Welt, in der die weiße Kugel hängt, die mal aussieht wie der Mond und dann wieder wie die Sonne. Zusammen sehen wir die Kugel erst Mond werden, dann Sonne und wieder Mond, ehe wir uns auf eine Schicht trennen können. Das Buch brennt mir ein Loch in mein Herz. Die Wörter nehmen sich auf den Seiten fast gegenseitig den Platz weg. Ich muss mich durcharbeiten. Meine Zeit verrinnt mir. Bald ist sie wieder da. Nur kurz, denn ihre Schichten liegen eng beisammen. Und wenn sie wieder geht, kann ich ihr nicht nachsehen. Ich kann sie nicht fortgehen sehen. Ich halte mich am Buch fest. Mitten im Bauch der weißen Welt bin ich eine Stundenweise und sehne mich nach der traurigen Popcorn-Verkäufung. Die Wörter des Buches können kein Balsam sein. Ich lese die Seiten 2 oder 3 Mal und nur selten verstehe ich mehr als den Sinn eines einzigen Satzes. Ich sauge den Klang der Wörter auf. Und sie schmecken alle nach der Traurigkeit der Popcornverkäuferin. Nach ihren zerbissenen Lippen. Ihrer den weißen Körper beherrschenden Kraftlosigkeit. Schließlich kehrt sie zurück, hat eingekauft, zu essen gekauft und will mit mir essen. Sie tischt mir auf, nimmt sich selbst bloß einen Bissen. Das Buch macht auf sich aufmerksam. Ich schlage eine Seite auf. Das erste Wort ist ich. Das letzte Wort ist ich. Und dazwischen liest sich alles wie du, ich, du, ich, du, ich, du, ich, du. Ich sage, wir sind zum Sterben geboren. Ich sage, dass ich es nicht aushalten kann. Sie sagt, dass sie es schon sehr lange aushält. Es aber jetzt noch schwerer ist. Wir liegen uns in den Armen. Das Buch ist zugeklappt. Geburt und Tod sind nur Teilschritte. Wir sehen uns an. Ohne es in Worten sagen zu können, wissen wir plötzlich. Wissen wir alles. In der weißen Welt, abgeschirmt vor dem Kosmos, haben wir eine Ahnung bekommen, ein Zeichen. Wir stellen uns die Sterne vor. Wir stellen uns die richtige Sonne vor. Die Zeit fällt aus der Bahn, läuft nicht mehr nur geradeaus, sie läuft hierhin und dahin. Sie geht schneller, langsamer, steht still und dreht sich und krümmt sich. Wir schauen uns selbst an, unsere Augen entfernen sich von unseren Körpern und wir sehen uns von Ferne. Wir atmen die künstlich hergestellte Luft. Plötzlich atmen wir die Ringe des Saturn. Reduktion, Ausdehnung, Veränderung, Intimität und Musik. Eine Musik, die eine Decke wirft. Aus der Zukunft über die Vergangenheit. die zugleich sind. Aufgabe, Hingabe, Wiedergabe. Unsere Köpfe schieben sich ineinander. Wir sehen die Gedanken des anderen. Und daraus entsteht ein Brunnen. Buntes Wasser sprengt die Begrenzung. Es ist kein Sturm. Es ist eine Lichthose, die uns herumzwirbelt. Kaltes Licht, grell. Nicht weiß, nicht künstlich. Es ist nicht die Frage, woher das Licht kommt. Es ist nicht die Frage, wie alt das Licht ist. Es ist nicht die Frage, ob es einen Gott gibt. Ich bin. Du bist. Es ist. Aus dem Buch fallen die Buchstaben. Zurück zu den Cordellas. Die Sprache explodiert. Es gibt einen Sog. Und der zieht uns mit. Und währenddessen wachsen wir. Vorwärts und rückwärts. Und auf unaussprechliche Weise. Energiestrudel. Sich drehend, voller Sanftheit, Auflösung, Auswahl. Ein blinder Fleck im Auge wird zu einer Landschaft voll lebendiger Türme. Ein Friedhof, aus dessen Gräbern lebendiges Gras wächst. Friede. Lauschen nur. Wir ziehen uns in die Länge. Wir werden zu einem Lichtfaden. Der schießt durch den Kosmos und wir laden uns auf. Mit der Spitze unseres Lichtstranges in der nie versiegenden Quelle. Und wir drehen uns, zwirbeln uns und formen uns um. Wir schauen außen und innen. Wir. Existenz. Nicht mehr nur Leben. Leben in Begrenztheit. Wir haben unsere Köpfe geöffnet. Das Gehirn ist mehr als nur das Gehirn. Schließ es auf. Öffnung. Flug. Die Tage, Wochen, Jahre, Spirale wickelt sich auf, verstreut sich. Das Buch verschlingt mich. Und ich steige daraus hervor. An der Hand die Frau. An der Hand die Spirale. In einem Strudel durchbrechen sich alle Formen, verstreuen sich, durchbrechen sich. Eine der Verzückung gleichende Welle zieht vom Herzen hinab. Fleisch formt sich zu Luft. Luft formt sich zu Licht. Licht formt sich zu Sand. Sand formt sich zu Papier. Papier formt sich zu Schall. Schall formt sich zu Elektrik. Elektrik formt sich zu Wasser. Wasser formt sich zu Leben. Leben formt sich zu mir. Ich forme mich zu ihr. Sie formt sich zurück. Die weiße Welt duldet keinen Ausbruch. Beim geringsten Scheibenklirren wimmelt es von Staatsmacht. Wir unterschreiben Unbedenklichkeitsverhörformulare. Wir werden schnell entlassen. Niemand will etwas mit den Unfruchtbaren zu tun haben. Sie wissen, wir können ihnen keinen Ärger machen. Und sie wissen, es ist ihnen unmöglich, uns zu folgen.